بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alles lobe gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Allahs Segen und Heil und Barmherzigkeit sind auf dem Gesandten Allahs Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Heute inshallah ta'ala machen wir weiter mit dem Kapitel über das Gebet der Entschuldigten, nachdem wir das Kapitel über das Gemeinschaftsgebet abgeschlossen haben. Und das passt an dieser Stelle, denn wir hatten zuletzt über diejenigen Menschen gesprochen, die vom Gemeinschaftsgebet entschuldigt sind. Und nun reden wir inshallah über das Gebet der Entschuldigten. Das heißt, es geht hier um diejenigen Menschen, die das Gebet an sich nicht auf die vorgeschriebene Art und Weise verrichten oder verrichten können, aus verschiedenen Gründen. Wie zum Beispiel die Krankheit oder dass sie auf Reise sind oder ähnliche. Und wir beginnen inshallah ta'ala mit der ersten Entschuldigung, und zwar die Entschuldigung der Krankheit, die manchmal dazu führen kann, dass man das Gebet nicht auf die vorgeschriebene Art und Weise verrichten kann. Grundsätzlich gilt, dass man sein Gebet im Stehen zu verrichten hat, denn Allah Azza wa Jal sagte, وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. Das heißt, stellt euch im Gebet demütig auf. Und diese Anordnung weist darauf hin, dass sie verpflichtend ist. Insofern muss jeder Mensch, egal ob gesund oder krank, grundsätzlich in seinem Salah stehen. Nur die Sunna hat darauf hingewiesen, dass man in bestimmten Fällen von dieser Pflicht befreit ist. Und sowohl im Pflichtgebet als auch im freiwilligen Gebet. Im Pflichtgebet, wie im Beispiel der Krankheit, bei manchen Krankheiten, und im freiwilligen Gebet grundsätzlich. Und so sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, bete im Stehen. Solltest du das nicht können, dann im Sitzen. Solltest du das auch nicht können, dann auf der Seite liegend. Und deswegen gilt, wenn man sein Salah nicht im Stehen, im Qiyam verrichten kann, dann muss man es trotzdem verrichten, allerdings auf die Art und Weise, wie es einem möglich ist. Und die nächste Stufe, auf die der Prophet sallallahu alaihi wasallam hingewiesen hat, ist das Beten im Sitzen. Eine Person, die im Stehen nicht beten kann, ist zum Beispiel eine Person, dessen Beine gelähmt sind, Gott bewahre, oder jemand, der keine Beine hat, denn Allah Azza wa Jal sagt, لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Das heißt, Allah fordert von einer Seele nicht mehr, als was sie zu leisten vermag. Insofern entfällt für eine solche Person das Stehen im Salah. Das war jetzt ein Beispiel dafür, dass jemand überhaupt nicht stehen kann. Manchmal ist es aber so, dass eine Person teilweise stehen kann, zeitweise stehen kann. Und nach einer gewissen Zeit wird es für diese Person anstrengend. Und das ist wie eine Person, deren Muskulatur schwach ist. Manchmal ist eine Person krank und kann es nicht lange aushalten zu stehen, aber sie kann für kurze Weile stehen. In diesem Fall gilt auch wieder, dass sie das macht, wozu sie imstande ist. Das heißt, wenn eine Person stehen kann am Anfang des Gebetes und sich erst nach gewisser Zeit hinsetzen muss, dann sagen wir, beginn dein Gebet im Stehen, und erst wenn du nicht mehr stehen kannst, dann setzt du dich hin. Wenn eine solche Person also von vornherein im Stehen beten würde, dann wäre ihr Gebet ungültig. Natürlich reden wir hier vom Pflichtgebet, bei dem man verpflichtet ist, auch zu stehen. Sollte eine Person von Anfang an gar nicht stehen können oder mitten im Gebet sich hinsetzen müssen, dann ist die beste Form, wie sie sich hinsetzt, sofern sie dazu imstande ist, die Iftirash-Form, bei der man sich auf den linken Fuß hinsetzt und den rechten Fuß aufrichtet. Und warum diese Form? Weil diese Form ist eine überlieferte Form des Gebetes. eine überlieferte Form des Gebetes. Sollte eine Person in der Iftirash-Form nicht sitzen können, darf sie auch sich auf eine andere Art und Weise hinsetzen, wie zum Beispiel im Schneidersitz, wenn es ihr in diesem Fall leichter fällt und sie nicht in der Iftirash-Form sitzen kann. Wenn man im Sitzen betet, sein Pflichtgebet im Sitzen betet, dann grundsätzlich gilt, es entfällt immer nur das, wozu man nicht imstande ist. Das heißt, hier in diesem Fall entfällt das Stehen. Aber das bedeutet nicht, dass zum Beispiel der Sujud ebenfalls entfällt. Wenn die Person nicht stehen kann, aber dann kann es trotzdem sein, dass sie den Sujud auf die normale, vorgeschriebene Art und Weise verrichten kann. Also es gibt nicht entweder, man betet nur im Sitzen und alles andere entfällt, oder man betet im Stehen. Nein, es entfällt immer nur derjenige Teil, zu dem man nicht imstande ist. Wenn also man nicht im Stehen zum Stehen imstande ist, dann entfällt trotzdem nicht der Ruku' und entfällt trotzdem nicht der Sujud und so weiter und so fort. Wir haben schon gesagt, wie man sich hinsetzen soll, wenn man sitzen muss im Salah. Und das bedeutet auch automatisch, dass das Sitzen auf einem Stuhl während des Salah nicht unter die Anordnung des Propheten sallallahu alaihi wasallam fällt. Sondern grundsätzlich, wenn wir vom Sitzen reden, dann meinen wir das Sitzen auf dem Boden in der Iftirash-Form oder in der dir möglichen Form. Sollte das nicht möglich sein und eine Person zum Beispiel, weil sie Kniebeschwerden hat, sich nicht auf dem Boden hinsetzen können, dann sagen wir ihr, ist es möglich für dich auf einem Stuhl zu beten? Wenn er sagt ja, dann lassen wir ihm auf einem Stuhl beten. Deswegen ganz wichtig ist, wie Allah sagte, subhanahu wa ta'ala, فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ. Das heißt, seht euch vor Allah vor, soweit ihr könnt. Deswegen, der Faqih rückt nicht sofort mit allen Erleichterungen und Entschuldigungen heraus, es sei denn, es gibt dafür einen guten Grund. Wenn man sich nämlich auf einem Stuhl hinsetzt, gibt es ein Problem, wenn man nämlich in der Gemeinschaft betet. Denn wenn man auf einem Stuhl sitzt und ein Stuhl hat in der Regel vier Beine, dann stellt sich die Frage, sollen die Vorderbeine in der Reihe stehen oder sollen die Hinterbeine in der Reihe stehen? Und egal wie man es macht, kommt man in einen Konflikt. Wenn man die Vorderbeine in der Reihe stehen lässt, dann hat man zu Beginn des Salah, wenn man sich hinstellen kann, ist man zu Beginn des Salah in der Reihe. Und sobald man sich aber hinsetzt, verlässt man die Reihe. Weil es hauptsächlich um den Oberkörper geht, wie es im Hadith von Nu'man ibn Bashir heißt. Und sollte man, ein zweiter Konflikt ist auch, dass der Stuhl nach hinten Platz einnimmt, sodass derjenige, der hinter dir in der zweiten Reihe betet, eventuell nicht genügend Platz hat, um in den Sujud zu gehen. Sollte man allerdings die Hinterbeine auf die sollte man sich mit den Hinterbeinen des Stuhles in die Gebetsreihe einreihen, dann hat man das Problem, dass man komplett vor der ersten Reihe steht, wenn man in der ersten Reihe betet. Und da hat man einen Konflikt mit dem Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wa sallam verboten hat, dass man alleine betet, alleine stehend betet. Alleine stehend betet bedeutet ja gerade, dass man mehr als einen ganzen Fuß vor der Reihe oder hinter der Reihe betet, in der man normalerweise zu beten hat. Insofern sollte es eine Möglichkeit geben, dass man den Stuhl bewegt, am Anfang sozusagen am Anfang die Vorderbeine in der ersten Reihe lässt, einreiht. Und danach, wenn man sich hinsetzt, den Stuhl etwas nach vorne schiebt, sodass man mit dem Oberkörper in der Reihe bleibt, dann wäre das eine schöne Lösung. Nur diese Sache ist leider nicht immer möglich. Deswegen soll man zu der Lösung mit dem Stuhl nur übergehen, wenn man das auch wirklich braucht. Normalerweise allerdings betet man auf dem Boden sitzend, wie wir bereits darauf hingewiesen haben. Sollte man sich im Sitzen befinden und im Sitzen beten, dann sagen manche Ulama, rahimahumullah ta'ala, dass man sich für den Ruku' und den Sujud verbeugt und darauf achtet, dass man sich für den Sujud mehr verbeugt als für den Ruku'. Sofern man zum Sujud nicht imstande ist. Wir haben ja gesagt, wenn man zum Stehen nicht imstande ist, heißt nicht, dass man nicht zum Sujud imstande ist. Deswegen, in der Regel ist es so, wenn man im Sitzen betet und nur das Stehen entfällt und man verbeugt sich, man möchte in den Ruku' gehen, dann muss man natürlich seinen Körper neigen. Und die Frage ist jetzt, wie macht man es mit dem Sujud? Erster Fall, man ist zum normalen Sujud imstande, da ist man auch dazu verpflichtet. Der zweite Fall ist, dass man dazu auch nicht imstande ist, denn in diesem Fall verbeugt man sich allerdings mehr als für den Ruku', damit es einen Unterschied gibt zwischen dem Ruku' und dem Sujud, wie es auch über den Propheten sallallahu alaihi wasallam überliefert worden ist. Sollte man auch nicht dazu imstande sein, im Sitzen zu beten, dann gibt es die dritte Stufe, und zwar, dass man liegend betet. Wenn man liegend betet, dann gibt es die drei verschiedene Positionen. Entweder man betet auf der rechten Seite liegend oder auf der linken Seite liegend oder auf dem Rücken liegend. Und sollte man auf der rechten Seite liegend beten können, dann betet man auf der rechten Seite liegend mit seinem Gesicht in Richtung Qibla, genauso wie die Toten begraben werden. Und sollte man auf der rechten Seite nicht liegen können, dann legt man sich auf die linke Seite. Und sollte dies auch nicht möglich sein, dann legt man sich auf den Rücken. All diese drei Formen sind gültige Formen, wenn man nicht im Sitzen beten kann. Wenn wir sagen, jemand kann in einer Position beten oder nicht in einer Position beten, beziehungsweise wir sagen, jemand kann in einer Position nicht beten, angenommen jemand sagt, er kann nicht im Stehen beten, dann kann das zwei Gründe haben. Der eine Grund ist, dass er wirklich nicht im Sitz, im Stehen beten kann, weil er, wie gesagt, Gott bewahre, zum Beispiel keine Beine hat. Der zweite Fall ist aber, er könnte im Stehen beten, aber wenn er das macht, dann folgt daraus eine Verschlimmerung seiner Krankheit, unter der er bereits leidet. Und in beiden Fällen ist man entschuldigt für das Beten im Stehen. Und maßgeblich hierfür ist die Aussage eines muslimischen, unbescholtenen Arztes. Sollte man einen muslimischen, unbescholtenen Arzt nicht finden können, dann schaut man auf den vertrauenswürdigsten, der einem zur Verfügung steht. Das heißt also, wenn kein muslimischer Arzt vorhanden ist, dann schaut man auf einen nicht-muslimischen Arzt, wenn er einem dann sagt, man darf auf keinen Fall in der Position so und so sich aufhalten, wie zum Beispiel bestimmte Operationen gehabt hat, dass man zum Beispiel seinen Rücken nicht beugen darf. Man könnte es zwar schon, aber dadurch würde die Krankheit sich verschlimmern, dann ist man auch von dieser Position befreit. So viel zum Gebet des Erkrankten. Jetzt gehen wir über zu einer weiteren Erleichterung Allahs Azza wa Jal, und zwar geht es um das Gebet des Reisenden. Allah Subhanahu wa Ta'ala, durch seine Barmherzigkeit hat er dem Reisenden vieles erleichtert an Ibadat, sowohl hinsichtlich seines, wenn wir zum Beispiel über das Salah sprechen speziell, dann sowohl hinsichtlich des Salah an sich, hinsichtlich seiner Rukunhandlungen, als auch hinsichtlich seiner Voraussetzungen, dass die Gebetsvoraussetzungen angeht, hat Allah subhanahu wa ta'ala uns einiges erleichtert. Und auch auf Bezug auf diejenigen Gebete, die mit dem Fardgebet zusammenhängen, wie die Ratibergebete, ebenfalls hat uns Allah azza wa jal einiges diesbezüglich erleichtert. Und der Grund dafür ist, wie die Gelehrten darauf hinweisen, ist, dass eine Reise meistens mit Strapazen verbunden ist. Und wenn es auch keine körperliche Qual ist, so ist es oft auch eine geistige Qual, dass ein Mensch seine Heimat verlässt und für Tage unterwegs ist, bis er wieder nach Hause heimkehrt. Und deswegen schaut die Scharia bei ihrer Gesetzgebung in vielen Fällen nicht auf jede einzelne konkrete Situation, sondern auf das, wie es normalerweise der Fall ist. Deswegen, natürlich kann es sein, dass eine Person verreist und von der Reise nichts verspürt und sagt, Alhamdulillah, die Reise war für mich sehr einfach und sehr angenehm. Aber warum sagt er denn, es war sehr einfach und sehr angenehm? Weil er normalerweise davon ausgeht, dass sie anstrengend ist und mit Strapazen verbunden ist. Und deswegen schauen wir nicht auf Ausnahmen bei der Gesetzgebung in diesem Fall, sondern wir schauen auf das, was gang und gäbe ist. Normalerweise ist eine Reise anstrengend. Und deswegen darf auch der Reisende sein Fasten brechen im Ramadan, egal ob die Reise für ihn anstrengend ist oder ob die Reise für ihn nicht anstrengend ist. Er könnte fasten, er will aber nicht fasten. Er braucht nicht fasten. Und das gleiche gilt auch für das Salah. Das Salah, Allah subhanahu wa ta'ala hat, wie wir wissen, das Gebet verkürzt für den Reisenden. So darf er das Pflichtgebet, aus also 4 Raka'a besteht, in nur 2 Raka'a verrichten und nach bestimmten Voraussetzungen. Und insofern spielt es keine Rolle, ob er die Reise als eine Anstrengung empfindet oder nicht. Zunächst einmal, der Begriff Reise auf Arabisch heißt Safar. Und Safar bedeutet klar werden, deutlich werden. Allah sagt im Koran al-Karim, وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرْ. الصُّبْح ist der Morgen. Asfar heißt, wenn er klar geworden ist. وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرْ. Und Asfar hat die gleiche Wortwurzel wie Safar, wie man auch sicherlich raushören kann, denn das Wort, die Wortwurzel davon ist Sin, Fa und Ra. Und warum heißt eine Reise auf Arabisch dann Safar überhaupt? Was hat das mit klar und deutlich werden zu tun? Weil durch eine Reise und mit der damit verbundenen Reisestrapazen wird der Charakter eines Menschen deutlich. Du lernst einen Menschen wirklich kennen, wie er reagiert und was in seinem Innersten ist, wenn du ihn unangenehme Situationen aussetzt. Dann lernst du kennen, wie geduldig er ist. Du lernst kennen, wie ehrlich er ist. Denn auf Reisen hat man öfter auch zu tun mit Bezahlen und Ausleihen von Geldern und so weiter und so fort. Und die Hilfsbereitschaft ist gefragt. Und man kommt manchmal in die Klemme und so weiter und so fort. Deswegen ist eine Reise auf Arabisch, deswegen bedeutet eine Reise auf Arabisch Safar. Und die Frage ist nun, ab wann gilt man nicht sprachlich gesehen, sondern religiös gesehen als jemand, der auf einer Reise ist? Zunächst einmal, eine Reise kann man theoretisch antreten durch zwei Dinge. Entweder durch die Absicht oder durch die Handlung des Körpers. Das heißt, jemand beginnt die Reise tatsächlich. Und die allermeisten Ulama, rahimahumullah ta'ala, betrachten die Absicht in diesem Fall nicht. Sie betrachten, das heißt, sie betrachten die bloße, das heißt, sie betrachten die bloße Absicht zur Reise nicht als eine Reise. Beispiel, jemand steht morgens auf und hat vor, im Laufe des Tages zu verreisen. Und er bereitet sich vor und sammelt seine Sachen und packt seine Koffer. Dann hat er zwar die Absicht zu verreisen, aber er ist noch nicht wirklich die Reise angetreten. Insofern gilt er religiös und auch sprachlich gesehen noch nicht als ein Reisender. Reisender auf Arabisch bedeutet Musafir. Und deswegen erlauben auch die allermeisten Ulama, rahimahumullah ta'ala, nicht einer solchen Person ihr Gebet zu verkürzen, da sie die Reise noch gar nicht angetreten ist. Das heißt, auch wenn sie vorhat, zum Beispiel die Reise anzutreten, angenommen, es ist jetzt die Mittagszeit ist eingetroffen und er möchte verreisen, ist aber noch nicht losgereist, darf er dann in diesem Fall bereits sein Gebet kürzen, noch bevor er die Stadt, seinen Heimatsort verlassen hat? Die Antwort lautet nein, auf keinen Fall, weil er selbst noch gar nicht die Reise begonnen hat. Und Allah Azza wa Jal hat einem das Gebet nur erlaubt zu verkürzen, wenn man auf Reise ist. Und diese Person ist ja noch gar nicht auf Reise. Und der Grund dafür ist, Allah sagte subhanahu wa ta'ala im Quran al-Karim, وَإِذَا ضَرَبَتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقَصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ. Das heißt auf Deutsch übersetzt in Ayah Surah Nummer 4, Surah Nisa 101, und wenn ihr im Land umherreist, so ist es keine Sünde für euch, das Gebet abzukürzen. Die Bedingung ist also, dass man bereits im Land umherreist. Und eine Person, die noch nicht gestartet ist, ist quasi noch nicht im Land umhergereist oder ist noch nicht losgereist. Ebenso ist deutlich in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er seine Gebete erst verkürzt hat, nachdem er seine Stadt verlassen hat. Und der Beweis dafür ist im Hadith von Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu. Er sagte, und hier geht es um die Pilgerfahrt, es geht um die Hajj des Propheten sallallahu alaihi wasallam, zu der er die Leute aufgerufen hat, beziehungsweise zu der er bekannt gegeben hat, dass er zu Hajj gehen will. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam wusste, dass er am Tag so und so vorhat zu verreisen. Denn ihr wisst ja, dass bei der Hajj ungefähr 100.000 Menschen von der arabischen Halbinsel nach Mekka gekommen sind, um mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam die Hajj zu vollziehen. Das heißt also, er und auch die anderen wussten, dass er verreisen wird. Aber trotzdem sagte Anas radiallahu ta'ala anhu, ich betete mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam das Mittagsgebet in Medina 4 Rak'ah. Er war in Medina noch, der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und in Dhul Hulaifa 2. Dhul Hulaifa ist der Miqat der Medinenser, das heißt die Stelle, ab der man in den Ihram eintritt für die Hajj oder für die Umrah. Und deswegen ist ein deutlicher Beweis bei Bukhari und bei Muslim, dass der Prophet alaihi wasallam, obwohl er schon, war ja klar, dass er auf Reise gehen wird und zu Hajj losziehen wird, trotzdem hat er in Medina noch erst seine 4 Rak'ah verrichtet und erst nachdem er die Stadt verlassen hat und Dhul Hulaifa, es war außerhalb von Medina, erst da hat er dann seine 2 Rak'ah verrichtet, sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Insofern, ab wann genau beginnt die Reise? Die Reise beginnt ab dem Zeitpunkt, an dem man seine Stadt verlassen hat. Das heißt also, wenn Häuser aneinander gereiht gebaut sind, sollte man das letzte Haus zurückgelassen hat. Und sollte wie in manchen Gegenden, wenn man aus der Stadt herausfährt, gibt es noch Gärten, Ruinen und vereinzelte Häuser. Das gilt alles nicht mehr richtigerweise. Das gilt alles nicht mehr als Teil der Stadt und man ist dann bereits schon auf der Reise, sobald man diese Stelle erreicht hat. Jetzt wissen wir, wenn wir vorhaben zu verreisen, dass wir auf Reise sind, sobald wir unsere Stadt verlassen haben. Die Frage ist aber, ist es egal, wie weit die Strecke ist oder wie groß die Strecke ist, die wir zurücklegen wollen, oder gibt es eine bestimmte Distanz, ab der man überhaupt erst als Reisender gilt? Also stell dir vor, jemand verlässt seine Stadt und möchte in die Nachbarstadt fahren, die nur 10 Kilometer entfernt ist. Diese Person ist die Frage, gilt das bereits als eine Reise oder ist die Strecke auch entscheidend? Und zweifellos ist die Strecke natürlich auch entscheidend, denn das merken wir allein schon an dem Begriff, den wir kennengelernt haben von Safar, wo wir gesagt haben, warum ein Safar auf Arabisch überhaupt Safar bedeutet. Und diese Angelegenheit verwirklicht sich auf keinen Fall durch eine kurze Distanz, sondern erst durch eine längere Distanz. Und die meisten Ulama, rahimahumullah ta'ala, legen deswegen eine bestimmte Strecke fest, die man vorhaben muss, zurückzulegen, damit man überhaupt als Reisender Geld gilt. Ich sage absichtlich, die man vorhat, zurückzulegen, weil wir gesagt haben, ich bin ja schon Reisender, sobald ich die Reise antrete, sobald ich meine Stadt verlasse und vorhabe, zum Beispiel von, das ist meine Heimat in Europa zum Beispiel, nach Saudi-Arabien, nach Mekka zu reisen, um meine Hajj zu vollziehen. Sobald ich meine Stadt verlassen habe, bin ich schon auf Reise, auch wenn ich diese Strecke noch gar nicht zurückgelegt habe. Wie gesagt, die meisten Ulama, rahimahumullah ta'ala, legen die Reise fest auf eine bestimmte Distanz. Und um diese Angelegenheit muss man ein bisschen verinnerlichen, um sie zu verstehen. Denn manche Leute sagen, es gibt keinen Beweis aus der Sunna, dass man eine bestimmte Reise zurücklegen muss oder ein Vorhaben muss zurückzulegen, damit man als Reisender gilt. Und der Prophet hat nicht in einem Hadith gesagt, so und so viele Kilometer oder so und so viele Meilen oder so und so viele, was weiß ich, für Längenangaben, die es noch gibt. Und hier müssen wir entgegnen, die Sunna sagt manchmal Dinge klar und deutlich, sodass jeder es verstehen kann. Und manchmal sagt die Sunna etwas nicht klar und deutlich, sondern indirekt, sodass die Gelehrten es verstehen können. Und deswegen hat Allah Azza wa Jalla im Koran Karim einen Unterschied gemacht zwischen den Leuten, die nur die Texte oberflächlich verstehen, und diejenigen Menschen, die die Texte verinnerlichen können und aus den Texten Regeln ableiten können. Nicht jeder ist imstande, aus einem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam etwas abzuleiten, eine Regel abzuleiten. Und deswegen, das ist auch, und wenn das nicht der Fall wäre, dann gäbe es auch keinen Unterschied zwischen den Gelehrten, zwischen den Fuqaha und den einfachen Menschen. Insofern, wenn jemand sagt, es gibt keinen Beweis dafür, diese Aussage ist falsch. Er muss sagen, es gibt keinen Beweis dafür, der mich vielleicht überzeugt. Gut, das ist aber deine Angelegenheit, aber die Mehrheit der Ulama, rahimahullah ta'ala, hat es überzeugt. Und in diesem Fall, die Grundlage dafür ist, dass wir erstmal verstehen, der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat einer Frau verboten, ohne Mahram zu reisen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat einer Frau verboten, ohne Mahram zu verreisen. Eine Frau darf ohne einen Mahram keine Reise bestreiten. Und hat das sogar von ihrem Iman abhängig gemacht. Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, oder eine Frau, die an Allah und den jüngsten Tag glaubt. Das heißt, jeder Muslim weiß, dass es verboten ist für eine muslimische Frau, eine Reise anzutreten, ohne einen Mahram, wie zum Beispiel ihren Vater oder ihren Sohn, der alt genug ist, oder ihren Bruder, der alt genug ist, oder ihren Onkel dabei zu haben, oder jemand anderes aus ihrer Mahram-Verwandtschaft. Und wenn jetzt dieses Verbot klar ist, dann erwarten wir vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, wenn er eine Zeitangabe macht oder eine Streckenangabe macht, dass er in diesem Fall die Mindeststrecke erwähnt, damit wir wissen, was als eine Reise gilt, die sie nicht zurücklegen darf. Nochmal, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns verboten hat, dass wir eine Frau ohne Mahram keine Reise machen darf, dann ist es logisch, dass er sallallahu alaihi wasallam, wenn er schon eine Angabe macht, die von einer Strecke, die eine Frau nicht zurücklesen darf ohne Mahram, dass dies die Mindestangabe ist für eine Reise. Weil wenn das nicht der Fall wäre, dann welchen Sinn hätte dann diese Streckenangabe überhaupt? Deswegen, als er sagte, sallallahu alaihi wasallam, es eine Frau, die an Allah den jüngsten Tag glaubt, darf keine Strecke von einem, ihr ist nicht erlaubt, eine Strecke von einem Tag und einer Nacht zu verreisen, ohne einen Mahram bei sich zu haben. Wenn das nicht wenn das nicht die Strecke, die Mindestanzahl an wenn das nicht die Mindeststrecke wäre, die eine Frau nicht zurücklegen darf, dann gäbe es ja eine Strecke, die kleiner ist als diese. Wenn das nicht das Minimum ist, dann gäbe es ja eine Strecke, die kleiner ist als diese. Und wenn es eine gäbe, die kleiner ist als diese, dann würde man aus diesem Hadith verstehen, dass sie das dürfte. Und dann käme man wieder in den allgemeinen Konflikt, dass eine Frau ohne Mahram keine Reise bestreiten darf. Insofern können wir davon ausgehen, dass es sich hier um eine Mindeststrecke handelt, die eine Frau nicht zurückreist. Und das ist die kleinste Strecke, die in der Sunna als eine Reisestrecke bezeichnet worden ist. Insofern, dies als Maßstab zu nehmen, ist vom Usul her sinnvoller und stärker, als zu sagen, wir überlassen das den Menschen, was sie als Reise betrachten, ist eine Reise und was nicht, das ist keine Reise. Weil dann würde es zu durcheinander kommen, weil zwei Leute verreisen die gleiche Strecke, der eine sagt, ich bin Reisender, der andere sagt, ich bin kein Reisender. Das kann ja nicht sein. Insofern, als der Gesandte sallallahu alaihi wasallam von einem Tag und einer Nacht geredet hat, müssen wir verstehen erstmal, was hier mit einem Tag, einer Nacht gemeint ist. Ein Tag, eine Nacht sind die berühmten 24 Stunden und diese Strecke ist, liebe Geschwister, also wenn jemand verreist, wenn jemand verreist von morgens, am Anfang des Tages verreist, bis zum Mittag, damals mit seinem Kamel, dann nennt man diese Strecke ein Barid. Das ist ein Maßstab, ein Längenmaßstab. Man nennt das ein Barid. Was das genau bedeutet, also wie groß ein Barid ist, werden wir gleich sehen, inshallah ta'ala. Aber erstmal zum Verständnis. Das nennt man ein Barid. Und wenn man dann vom Mittag bis zum Ende des Tages verreist, da hat man einen zweiten Barid hinter sich. Und wenn man vom Ende des Tages bis zur Mitte der Nacht verreist, hat man einen dritten Barid hinter sich. Und wenn man von der Mitte der Nacht bis zum Anfang des nächsten Tages, dann hat man den vierten Barid hinter sich. Mit anderen Worten, die 24 Stunden bestehen aus vier Barid. Und ein Barid sind vier Farsach. Das ist eine weitere Maßeinheit. Was das bedeutet, werden wir gleich sehen, inshallah ta'ala. 4 mal 4 sind 16. Also habe ich 16 Farsach. Okay, jetzt wollen wir wissen, in unseren Einheiten, was ist das? Ein Farsach sind 3 Meilen. Ein Farsach sind 3 Meilen. Okay, wenn wir 16 Farsach haben und ein Farsach davon sind 3 Meilen, dann machen wir 16 mal 3 sind 48. 48 Meilen. So, und wenn wir es in Kilometer haben wollen, multiplizieren wir es mal 1,6. Weil 1,6 Kilometer sind eine Meile. Ja. Und dann kommen wir auf 76,8 Kilometer. Insofern wissen wir, dass vier Barid, beziehungsweise ein Tag und eine Nacht, eine Strecke ist von 76,8 Kilometer ungefähr. Und deswegen, manche Gelehrte haben ein paar hundert Meter mehr, manche haben ein paar hundert Meter weniger. Aber wenn wir das als Maßstab nehmen, dann haben wir Alhamdulillah, es gab auch spätere Schätzungen von anderen Ulama, rahimahullah, die geschätzt haben, dass ein Kamel tagsüber 40 Kilometer zurücklegt. Und daher kommen die berühmten 80, weil 40 am Tag und 40 in der Nacht, dann sind das ungefähr. Und das ist, subhanallah, ziemlich genau die gleiche Schätzung, die wir vorhin auch erwähnt haben. Insofern, wir bleiben bei den 76,8 Kilometer. Wenn jemand vorhat, eine Strecke zurückzulegen, die so lang ist wie 76,8 Kilometer, und wenn er auf Nummer sicher geht, ist es auch gut. Wenn er sagt, ich bleibe auf Nummer sicher und mache das erst ab 80, weil bei allen Gelehrten dann ist es dann sicher, dann ist auch kein Problem und er geht auf den sicheren Weg zu gehen, ist immer eine sinnvolle Angelegenheit. Und was wir aber hier berechnen, damit wir auch hierbei keinen Fehler machen, ist die Strecke zwischen den zwei Ortschaften. Das heißt, wir rechnen nicht von Haustür zu Haustür, sondern wir rechnen von Stadtrand zu Stadtrand. Und das hat einen Einfluss, muss man aufpassen. Gerade wenn die Stadt groß ist und mehrere Kilometer lang ist, dann macht das etwas aus. Deswegen, wir rechnen von Stadtrand zu Stadtrand. Und wenn wir rechnen nicht Luftlinie, manche Leute denken, wir rechnen nicht Luftlinie, sondern wir rechnen tatsächlich die Strecke, die man zurücklegen muss. Denn die Autobahnen, die man fährt, oder die Straßen, die man fährt, sind ja nicht kerzengerade, sondern sie sind zweifellos kurvig. طيب. Und was auch deutlich darauf hinweist, dass der Gesandte Allah SWT, das heißt also, wenn es weniger ist als diese Strecke, die wir erwähnt haben, dann darf man sein Gebet nicht kürzen und sich nicht als Musafir sprachlich gesehen betrachten. Religiös gesehen betrachten. Sprachlich gesehen kann sein, du bezeichnest dich als Reisender, kann sein, aber religiös gesehen nicht. Und wenn manche Leute sagen, wie kann das sein? Ja, yani ab 76,8 bin ich Reisender. Und wenn 76,7 bin ich kein Reisender, dann sagen wir ja. Genau. Wenn es ein Meter zu wenig ist, bist du kein Reisender. Genauso wie man im Haram-Gebiet keine Jagdtiere jagen darf. Genauso, wenn das Jagdtier ein Meter außerhalb dem Haram ist, darfst du jagen. Darfst du das Tier jagen. Und wenn es einen Meter in den Haram reingeht, darfst du nicht mehr jagen. Insofern Allah Azza wa Jal, wenn er will, legt er das in Meter, sogar in Zentimeter genau fest. Und keiner hat das Recht, solche Scheinbeweise anzuführen, um solche Aussagen, die aus dem Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam abgeleitet sind, zu widerlegen. Und außerdem auch der Prophet alaihi salatu wasalam, in mehreren Begebenheiten hat er die Stadt Medina verlassen, ohne dass er sein Gebet gekürzt hat, wie zum Beispiel in der Parteienschlacht Al-Khandaq und Ghazwat al-Ahzab oder auch in anderen Situationen, als er zu den Banu Nadir oder zu den Banu Qurayza gegangen ist oder nach Quba gegangen ist. Quba war damals außerhalb der Stadt, auch wenn Quba heutzutage innerhalb der Stadt ist. Oder wenn er nach Uhud gegangen ist. Uhud war ungefähr 3 Meilen entfernt. In all diesen Begebenheiten wissen wir nichts davon, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sein Gebet gekürzt hat. Und deswegen ist das Festlegen einer Strecke, und das ist auch die Ansicht von Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, die richtigere Ansicht und die Ansicht der Mehrheit der Ulama, rahimahumullahu ta'ala, min Allah azza wa jal, mit ihnen barmherzig sein. Und das ist auch in der Praxis die einfachste. Es gibt sogar manche Ulama, rahimahumullah, die der Ansicht waren, dass die Sunna die Strecke nicht festgelegt hat. Aber in der Praxis, wenn sie gefragt worden sind, was man machen soll, haben sie ihnen eine Kilometerzahl vorgegeben, damit er sich daran orientieren kann. Wir müssen dem einfachen Menschen sagen, wir müssen ihm sagen, betrachte es als Reise oder nicht. Er fragt dich, ist das eine Reise? Und du kannst die Frage ihm nicht beantworten. Deswegen haben manche in der Praxis dann trotzdem das so vorgegeben. Das Urteil über das Kürzen der Gebete ist bei den allermeisten Ulama, rahimahullah ta'ala, eine Sunna. Und unter Übereinkunft der Ulama werden nur die Gebete Dhuhr, Asr und Isha gekürzt. Es gibt keine Kürzung des Morgengebetes und es gibt keine Kürzung des Maghrib-Gebetes unter Übereinkunft der Ulama, rahimahumullah ta'ala. Das ist eine Sunna, das heißt also, sollte jemand sich nicht sicher sein, ob er kürzen darf oder nicht, geht auf Nummer sicher und vervollständigt sein Gebet mit 4 Raka. Und sollte jemand aus einem legitimen Grund 4 Raka beten, wie zum Beispiel, wenn er Leuten vorbetet, die sich bei solchen Regelungen nicht auskennen. Und wenn er 2 Raka beten würde, dann würden sie eventuell denken, dass er einen Fehler gemacht hat. Und sie wissen nicht, wie sie reagieren sollen und wie sie weiter beten sollen. Dann ist es auch keine Sünde, wenn der Imam in diesem Fall absichtlich 4 Raka betet und diese Sunna unterlässt, damit er eben einen größeren Schaden abwendet. Wenn wir Reisende haben, die ihr Gebet verrichten, dann stellt sich manchmal die Frage, wie soll man sich verhalten, wenn man als Reisender hinter einem Sesshaften betet. Also mit Sesshaften meine ich jetzt jemanden, der nicht auf der Reise ist. Oder umgekehrt, wie verhält sich der Sesshafte hinter dem Reisenden? Aber entscheidend erstmal ist der Reisende, weil wir jetzt aus dem Blickwinkel des Reisenden das Ganze betrachten, wie verhält sich der Reisende hinter dem Sesshaften? Grundsätzlich gilt, dass der Reisende sein Gebet hinter dem Sesshaften vervollständigt. Allerdings im Detail unterscheiden wir zwei Fälle voneinander. Manchmal, man kann es auch in mehrere Fälle splitten. Erster Fall ist, dass man als Reisender vom Gebet des Imam, wir gehen jetzt natürlich von einem Salah aus, das aus 4 Raka'a in der Regel besteht. Wir gehen jetzt von einem Salah aus, das in der Regel aus 4 Raka'a besteht, weil da ist es interessant. So sollte man als Musafir, als Reisender, mehr als 2 Raka'a hinter dem Imam erwischen, dann ist die Ansicht der allermeisten Ulama, rahimahumullah ta'ala, dass man sein Gebet vervollständigen muss. Beispiel, du erwischst die zweite Raka'a des Isha-Gebetes hinter dem Imam, die zweite, dritte und die vierte. Dann beendet der Imam sein Gebet, dann musst du aufstehen und eine vierte Raka'a verrichten. Denn ein Isha besteht niemals aus 3 und nach 2 kannst du es nicht einfach abbrechen, weil dann würdest du dich von dem Imam unterscheiden. Und das darfst du nicht. Und deswegen musst du eine vierte Raka'a hinzufügen. Der zweite Fall ist, wenn man 2 Raka'a hinter dem Imam erwischt oder weniger. Wenn man 2 Raka'a hinter dem Imam erwischt oder weniger. Da sind die Gelehrten, rahimahumullah ta'ala, unterschiedlicher Ansicht. Und da ist es erlaubt, dass man sich mit 2 Raka'a begnügt, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Reisenden nicht mehr als 2 Raka'a auferlegt. Und wenn man sein Gebet vervollständigt, um auf der sicheren Seite zu sein, dann ist sicherlich eine gute Angelegenheit. Und der letzte Fall, und das gleiche gilt auch, wenn man 1 Raka'a erwischt hat, 1 oder 2. Sollte man allerdings weniger als 1 Raka'a hinter dem Imam verrichtet haben, das heißt beispielsweise, man erwischt den Imam im letzten Tashahhud, dann zweifellos braucht man nur 2 Raka'a hinter dem Imam, braucht man nur 2 Raka'a verrichten. Denn in diesem Fall, richtigerweise, holt man ja gar nichts nach, sondern man gilt auch gesetzlich gesehen nach Ende des Gebets des Imam nicht als Ma'mum, sondern als Munfarid. Und deswegen darf man auch 2 Raka'a verrichten, wenn der Imam sein Gebet vollendet hat. Das sind die verschiedenen Fälle, wenn man als Reisender hinter dem Imam betet. Ansonsten, weil wir es erwähnt haben, umgekehrt natürlich, wenn du als Sesshafter hinter einem Reisenden betest, musst du in allen Fällen dein Gebet vervollständigen, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat von dir verlangt, 4 Raka'a zu verrichten. Deswegen, ob der Imam 2 verrichtet oder 4 verrichtet, du musst auf jeden Fall 2 Raka'a verrichten. طيب. Der nächste Fall ist, oder die nächste Frage ist, wenn man verreist und sich an einem Ort niederlässt, dann ist die Frage, wie lange gilt man noch als Reisender? Denn wenn man von einem Ort zum anderen reist und am Verreisen ist, das heißt am Fahren ist oder am Fliegen ist oder am Reiten ist, während dieses Vorgangs ist man zweifellos Reisender. Aber die Frage ist, was ist, wenn man an einem Ort angekommen ist und dort vorhat, eine gewisse Zeit lang zu bleiben? Gilt man dann noch als Reisender? Natürlich kommt es hier darauf an, wie lange man vorhat zu bleiben. Denn wenn eine Person von einem Ort zum nächsten Ort verreist und dort vorhat, die nächsten 5 Jahre zu bleiben, dann gilt das eher als eine Person, die umgezogen ist von einem Ort zum nächsten Ort, als dass man ihn als Reisender auch bezeichnen kann. Insofern stellen wir ihm die Frage, sofern es nicht sein Heimatort ist, an dem er sich niederlässt, weil wenn eine Person von A nach B reist, dann ist B, könnte theoretisch sein, dass es sein zweiter Wohnort ist. Wenn es sein zweiter Wohnort ist, weil er zum Beispiel 2 Häuser hat oder 2 Wohnungen hat, dann betrachten wir ihn nur zwischen diesen beiden Orten als Reisender. Und sobald er bei seinem Wohnort, egal welchen von den beiden, angekommen ist, ist er kein Reisender mehr. Aber was viel interessanter ist, wenn der Ort B, zu dem er hinreist, nicht sein Wohnort ist, sondern es ist ein Urlaubsort oder er ist bei jemandem zu Besuch oder wie auch immer. Dann stellt sich die Frage, wie lange hat er dort vorzubleiben? Und hier die Mehrheit der Ulama, rahimahumullah ta'ala, sagen, dass er, wenn er vorhat, an einem Ort, ich sage extra, er vorhat, es geht um die reine Absicht, nachdem er angekommen ist. Und nicht was anderes, wie ich darauf gleich hinweisen werde, inshallah. Wenn jemand vorhat, an einem Ort 4 ganze Tage zu bleiben, unabhängig vom Ein- und Ausreisetag, dann gilt er als Sesshafter, als Muqim während der gesamten Zeit. Wenn also eine Person an einem Montag verreist, wie manche Leute müssen zum Arbeiten irgendwohin verreisen, und unter der Woche bleiben sie bei ihrem Arbeitsort und dann kommen sie am Wochenende nach Hause. Diese Person fragen wir, wenn du am Montag losreist und du kommst dann am Montag bei deinem Ort an, bei dem du arbeiten musst zum Beispiel, bleibst du dort Dienstag, er kommt am Montag an, also Montag vor Sonnenuntergang kommt er an. Bleibst du dort den ganzen Dienstag, den ganzen Mittwoch, den ganzen Donnerstag und den ganzen Freitag und reist erst am Samstag oder später zurück, dann giltst du während der gesamten Zeit, wo du dort bist, als Sesshafter, als Muqim. Sollte es weniger als diese 4 vollen Tage sein, wie zum Beispiel, er verreist am Montag, kommt auch am Montag an, bleibt dort nur Dienstag oder nur Dienstag und Mittwoch oder nur Dienstag und Mittwoch und Donnerstag, dann wären es 3 volle Tage und er verreist schon am Freitag oder früher zurück, dann gilt er in der gesamten Zeit als Reisender, als Musafir. Und der Beweis dafür ist, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Muhajirin nicht erlaubt hat, als sie in Mekka waren und die Stadt Mekka eingenommen haben, er hat ihnen nicht erlaubt, mehr als 3 Tage in Mekka zu bleiben. Und der Grund ist, weil die Muhajirin, die haben ja Mekka für Allah verlassen. Und wenn man etwas für Allah verlassen hat, darf man dann die Sache wieder rückgängig machen? Darf man sagen, oh Allah, ich habe die Stadt für dich verlassen, aber ich kehre jetzt doch wieder zurück? Dann machst du ungültig, was du vorher gemacht hast. Deswegen ist das nicht erlaubt. Und deswegen, als ein Sahabi, ein Sa'd ibn Khawla, radiallahu anhu, in Mekka gestorben ist, und er gehörte zu den Muhajirin, als er in Mekka gestorben ist, war der Gesandte sallallahu alaihi wasallam traurig darüber und machte sich Sorgen über ihn, ob seine Hijra gültig ist oder nicht. Weil er war Mekkaner, ist aber ausgereist und ist dann nach Mekka zurück und ist dann dort erkrankt und dort gestorben. Und das heißt, er ist zweifellos mehr als 3 Tage dort geblieben. Und deswegen, so heißt eine Belieferung von Sa'd radiallahu anhu, sagte, der Unglückliche ist aber Sa'd ibn Khawla. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam trauerte um ihn, weil er in Mekka gestorben ist. Insofern, davon haben die, es gibt keinen Sinn, warum der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen nur erlaubt hat, 3 Tage zu bleiben, außer dass, wenn sie nämlich einen 4. Tag bleiben würde, zusätzlich, dann wäre es ein Widerspruch zu der Tatsache, dass sie für Allah azza wa jal diesen Ort verlassen haben. Jetzt kann es sein, dass manchmal jemand nicht weiß, wie lange an einem Ort bleiben wird. Sollte jemand nicht wissen, wie lange an einem Ort bleibt, kommt es darauf an. Wir fragen ihn, weißt du, dass es weniger oder mehr als 4 Tage sind? Wenn er sagt ja, dann ist die Sache erledigt. Wenn er sagt, ich weiß nicht, wie viele es sind, aber es sind weniger als 4 Tage, 1, 2 oder 3, dann sagen wir, da bist du die ganze Zeit Musafir. Wenn er sagt, ich weiß nicht, wie viele Tage es sein werden, aber es sind auf jeden Fall mindestens 4, dann sagen wir, ist kein Problem, 4 oder 5 oder 6 oder 7, spielt keine Rolle, dann bist du die ganze Zeit lang Muqim. Das einzige Problem ist, wenn er sagt, ich weiß nicht, ob es 2, 3, 4, 5 oder 6 Tage sind. Ich weiß nicht, könnte weniger als 4 sein, könnte auch mehr als 4 Tage sein. Das ist der 3. Fall. In diesem 3. Fall sagen wir, ist der Reisende, bis klar wird, wie lange er vor Ort zu bleiben. Das heißt, auch wenn es eine Woche lang dauert oder zwei Wochen lang dauert. Und so sind auch die Hadithe über den Propheten zu verstehen, in denen er manchmal mehr als vier Tage lang seine Gebete gekürzt hat, weil er nämlich nicht wusste, wie lange er dort vorhat zu bleiben. Und deswegen stellen diese Hadithe keinen Widerspruch dar zu der bevorzugten Ansicht der Gelehrten, rahimahumullah ta'ala. Tayyib. Wir haben jetzt gesprochen über das Gebet des Reisenden und wir haben nichts gesagt vom Zusammenfassen von Gebeten. Warum? Weil das Kürzen ist eine Sache und das Zusammenfassen ist etwas ganz anderes. Das Kürzen hat was zu tun mit der Tatsache, ob du Reisender bist oder nicht. Da gibt es keine Diskussion darüber. Wenn jemand sein Gebet kürzt, dann kann es nur sein, weil er Reisender ist. Nur. Bei manchen Ulama auch bei der Hajj, aber es ist eine Ausnahme. Aber wenn jemand sein Gebet kürzt, dann kann es nur sein, weil er auf Reisen ist. Es gibt keinen anderen Grund. Punkt. Wenn er allerdings seine Gebete zusammenfasst, dann kann es sein, dass er sie zusammenfasst aufgrund einer Reise. Es kann aber auch einen anderen Grund haben. Und deswegen trennt man diese beiden voneinander. Deswegen, nicht jeder, der seine Gebete zusammenfasst, ist Reisender. Und nicht jeder, der seine Gebete zusammenfasst, also nicht jeder, der seine Gebete zusammenfassen darf, darf sie kürzen. Also zwei verschiedene Angelegenheiten, die wir voneinander trennen möchten. Wann darf man seine Gebete zusammenfassen? Es gibt verschiedene Situationen, die in der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam diesbezüglich überliefert worden sind. Und die bekannteste davon ist natürlich die Situation auf der Reise. Die Situation auf der Reise, da gibt es verschiedene Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass er seine Gebete zusammengefasst hat, wie zum Beispiel Hadith von Mu'adh ibn Jabal berichtet, dass sie mit dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam im Feldzug von Tabuk hinausgezogen sind. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam hat dann immer das Dhuhr und Asr Gebet auf der einen Seite und das Maghrib und Isha Gebet auf der anderen Seite zusammengefasst. An einem Tag schob er das Gebet hinaus. Er kam hinaus und fasste das Dhuhr und das Asr Gebet zusammen. Nachher kam er wieder hinaus und fasste das Maghrib und Isha Gebet zusammen. Und an dieser Stelle war er an dem Ort ansässig. Das heißt, er war an diesem Ort und war nicht am Reisen, weil das ein Unterschied bei manchen Ulama, rahimahullah. Aber dieser zeigt, dieser Hadith, dass auch wenn man an einer Stelle bleibt, hat man das Recht, seine Gebete zusammenzufassen, auch wenn man nicht gerade am Verreisen ist. Es reicht, wenn man gesetzlich gesehen als Musafir gilt. Das heißt, auch wenn man an einem Ort 1, 2, 3 Tage bleibt, darf man dort seine Gebete zusammenfassen. Wenn auch es besser ist, seine Gebete nicht zusammenzufassen, es sei denn, man braucht es. Ebenso berichtet Anas ibn Malik, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn er es auf der Reise eilig hatte, schob er das Dhuhr bis zu Beginn der Asr-Zeit hinaus. Und die Tatsache, dass wenn er es eilig hatte, schließt nicht aus, dass er es nicht auch gemacht hat, wenn er es nicht eilig hatte. Sondern es weist darauf hin, vielleicht, wie er es in der Regel gemacht hat, alayhi salatu wasallam. Und fasste beide zusammen. Ebenso schob er das Maghrib hinaus, sodass er mit dem Isha zusammenfasste, sobald die rote Abenddämmerung verschwunden war. Das heißt, hier geht es um eine wirkliche Art zusammenzufassen. Denn wenn die rote Abenddämmerung verschwunden ist, dann ist die Isha-Zeit schon eingetroffen. Und dann hat er eindeutig das Maghrib-Gebet zur Isha-Zeit verrichtet und nicht etwa das Maghrib-Gebet zum Ende der Zeit und das Isha-Gebet am Anfang der Zeit, sodass es aussieht, als hätte er sie beide zusammengefasst. Das ist der erste Fall. Das ist der Fall der Reise. Ein zweiter Fall, den manche Ulama rahimahullah ta'ala erwähnen, ist, wenn man krank ist. Denn Allah azza wa jal sagte im Koran: Yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Das heißt, Allah will für euch Erleichterung, er will für euch keine Erschwernis. Und Grundlage für das Zusammenfassen von Gebeten bei Krankheit ist der folgende Hadith, in dem der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, dem Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu sagte, Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam fasste Dhuhr und Asr und auch Maghrib und Isha in Medina zusammen. Medina ist ja die Stadt, in der er gewohnt hat, alaihi salatu wasallam. Das heißt, da war er zu Hause. Er hatte weder Angst, noch hatte es geregnet. Da wurde der Überlieferer Sa'id ibn Jubair, fragte dann Abdullah ibn Abbas, der Überlieferer, radiallahu anhu, warum er das getan hat. Dann sagte er, arada alla yuhrija ummatah. Er wollte seine Gemeinde nicht in Bedrängnis bringen. Aus diesem Hadith lassen sich verschiedene Bestimmungen ableiten, unter anderem, dass man im Zustand der Angst seine Gebete zusammenfassen darf, ebenfalls wenn es regnet und ebenfalls allgemein, wenn es eine Bedrängnis gibt, auf Arabisch Haraj. Und hier müssen wir allerdings aufpassen, denn eine Regel lautet, dass man eine Notwendigkeit, eine Darura oder ein Bedarf, eine Haja, nur in dem Maße anwenden darf, wie sie auch nötig ist. Und deswegen, manchmal fragen manche Leute in Bezug auf, weil wir hier bei Bedrängnis allgemein sind, wir reden ja nicht nur das, was die Gelehrten erwähnen, von Krankheit und von Regen und von Wind und kalter Wind oder starker Wind und so weiter. Diese Angelegenheiten sind Beispiele, die aufgebaut sind auf dem Hadith von Ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu. Wenn wir auf unsere Zeit heute gucken, in Europa manchmal ist die Isha-Zeit spät. Und deswegen kommt immer jedes Jahr die Frage, ob man nicht das Isha mit dem Maghrib-Gebet zusammenfassen darf, zur Maghrib-Zeit und dann schlafen gehen darf. Und hier sagen wir, es ist ein Paradebeispiel dafür, dass wir schrittweise gehen. Wir sagen nicht grundsätzlich ja und nicht grundsätzlich nein. Denn wichtig ist oder entscheidend ist, dass wir die Bedrängnis entfernen. Das heißt, jemand hat ein Problem und wollen dieses Problem beseitigen. Wie können wir das Problem beseitigen, sodass es akzeptabel wird für ihn? Wir fragen ihn als erstes. Kannst du deine Gebete alle zur richtigen Zeit verrichten? Ist es für dich in Ordnung? Er sagt, es ist anstrengend, aber es geht. Sagen wir, Barakallahu fik, verrichte dein Gebet zur richtigen Zeit, denn ein wenig Anstrengung ist absolut in Ordnung und mit jeder Bestimmung automatisch verbunden. Jede Sache, die von dir verlangt wird, islamisch gesehen, ist mit einer gewissen Anstrengung verbunden. Deswegen ist es kein Grund, in diesem Fall Ausnahmen zu machen. Wie eine Person zum Beispiel, sie steht morgens auf und es ist kalt und sie hat kaltes Wasser und sie sagt, wie soll ich jetzt Wudu machen? Ich muss jetzt extra Wasser wärmen und vielleicht Holz holen und heizen. Ja, das ist verlangt worden von dir, ist eine Anstrengung, aber die Scharia hat das von dir verlangt. Der zweite Fall ist, er sagt, ja, es ist für mich zu anstrengend, ich schaffe das nicht. Ich verpasse meine Gebete, ich kann dann nicht rechtzeitig zur Arbeit aufstehen und so weiter. Also sagen wir, okay, zweiter Schritt ist, kannst du zum Beispiel dein Maghrib-Gebet hinausschieben bis zum Anfang der Isha-Zeit. Das heißt also, du kannst theoretisch nach dem Asr schon schlafen gehen. Und du betest dein Maghrib-Gebet zum Ende der Zeit und dann schläfst du und dann stehst du auf, dann wartest du ein bisschen und dann betest du dein Isha am Anfang der Zeit. Wenn er das kann, ist die Bedrängnis beseitigt. Wenn er es nicht kann, fragen wir ihn. Nächste Frage. Kannst du dein Maghrib-Gebet zur richtigen Zeit verrichten, schlafen gehen und dann dein Isha-Gebet kurz vor der Fajr-Zeit verrichten? Denn sowieso musst du zum Fajr aufstehen. Wenn er sagt, ja, das geht, dann Alhamdulillah muss er sein Isha-Gebet zur richtigen Zeit verrichten, kurz vor Fajr. Und danach betet er sein Fajr-Gebet und dann macht er, was er will. Und der nächste Schritt wäre dann, wenn er sagt, auch das ist mir nicht möglich, dann sagen wir, dann fasst du deine Gebete zusammen und legst dich danach schlafen. Das wäre eine Art und Weise, wie wir mit diesem Hadith umgehen, denn genauso wie auch genau was wir jetzt gerade gesagt haben über das Zusammenfassen der Gebete in Bezug auf die Bedrängnis, weil es, die Gebete spät sind, genau das gleiche machen ja die Ulama auch in Bezug auf den Regen, denn nicht jeder Regen erlaubt dir deine Gebete zusammenzufassen. Wenn es ein paar Tropfen vom Himmel runterfällt, dann ist das keine Bedrängnis. Aber wenn es in Strömen regnet und du klitschnass würdest, dadurch, wenn du durch den Regen läufst, dann wäre das eine Erlaubnis für die Moscheegemeinschaft, ihre Gebete zusammenzufassen. Auch Angst. Angst ist relativ. Einer sagt, ich habe Angst, hinauszugehen, weil ich möchte nicht von einer Stechmücke gestochen werden. Sagen wir, okay, deine Angst ist zwar da, aber es ist nicht die Angst, von der wir reden. Wir reden eher von einer Angst, dass jemand Angst hat, überfallen zu werden, weil er ihm das Beispiel schon mal passiert ist und deswegen hat er Angst, hinauszugehen, weil er überfallen nicht überfallen werden möchte. Oder jemand hat Angst vor bestimmten Tieren in der Wildnis, hat Angst, hinauszugehen, dass er von einem Tier angegriffen wird. Das ist eine Angst, wo er Angst um sich hat, um sein Leben hat oder Angst um sein Vermögen hat oder Angst um seine Würde hat. Ja, das sind verschiedene Formen der Angst, die akzeptabel sind. Und so weiter und so fort. Deswegen, bei dieser Angelegenheit ist es wichtig, dass man immer einen Gelehrten konsultiert, damit er einem einschätzt, ob diese Art von Angst oder diese Art von Krankheit wirklich eine Erlaubnis darstellt oder auch nicht. Wenn man seine Gebete zusammenfasst, dann wird der Adhan einmal ausgerufen und die Iqama für jedes Gebet einmal. Die Iqama für jedes Gebet einmal. Und das stimmt in der Überlieferung überein und auch mit der Logik. Denn der Adhan wird ausgerufen, damit die Leute zum Gebet kommen. Und die Iqama ist ja dann, damit die Leute wissen, jetzt steht auf, reiht euch, denn wir möchten mit dem Gebet beginnen. طيب. Die letzte Angelegenheit ist in Bezug auf dass die Erlaubnis, die Gebete zusammenzufassen, manchmal nicht jeden Einzelnen umfasst. Sondern manchmal erfasst die Erlaubnis nur eine bestimmte Person von Menschen. Beispiel, es regnet in Strömen zur Maghrib-Zeit und die Leute gehen davon aus, dass es auch bis zur Isha-Zeit weiterhin regnen wird. Weil der Wetterbericht zum Beispiel das aller Voraussicht nach angekündigt hat. Und in diesem Fall ist die Frage, wenn jemand neben der Moschee wohnt und zwischen ihm und der Moschee ist der Weg überdacht und er muss nur unter dieser Überdachung laufen, um zur Moschee zu kommen, das heißt, ihn wird kein einziger Tropfen Regen berühren. Im Gegensatz zu den anderen, die durch den Regen laufen müssen. Oder der eine hat ein Auto, wird deswegen weniger getroffen. Oder der andere hat einen Schirm, wird deswegen weniger getroffen. Ist die Frage ist jetzt nun, dürfen auch diese Personen, die eigentlich keine Bedrängnis verspüren, trotzdem mit der Gemeinschaft ihre Gebete kürzen? Die Antwort lautet ja. Die Antwort lautet ja. Denn die Scharia schaut auf das, was bei den meisten der Fall ist. Bei den meisten der Fall ist. Und wenn das bei den meisten der Fall ist, dürfen auch diejenigen, die keine Bedrängnis verspüren, auch von der Erleichterung profitieren. Und Allah Azza wa Jal weiß am besten Bescheid. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.